Die tollen Männer von Robert Louis Stevenson. Erstes Kapitel. Eileen Arras. Es war ein schöner Morgen Ende Juli, als ich zu Fuß die letzte Strecke Weges nach Arras antrat. Ein Boot hatte mich nachts zuvor in Grisopal abgesetzt. Ich hatte mit dem mageren Frühstück des kleinen Gasthofes vorlieb genommen, hatte Sack und Pack zurückgelassen, um es gelegentlich auf dem Seewege abzuholen, und trat nun fröhlichen Herzens den Marsch quer über die Landzunge an. Heimisch war ich, der Nachkomme eines reinen Niederlandgeschlechtes, hierzulande nicht. Aber ein Onkel von mir, Gordon Darnaway, hatte nach einer ärmlichen, harten Jugend und einigen Jahren zur See sich hier auf den Inseln ein junges Weib genommen. Mary McLean war ihr Name, die letzte ihres Hauses, und als sie bei der Geburt einer Tochter starb, war Arras, der meerumspülte Hof, in seinen Besitz übergegangen. Mehr als den nackten Lebensunterhalt bot ihm dieser nicht, wie ich wohl wusste. Er war ein Mann, den das Missgeschick verfolgte. Mit dem kleinen Kinde belastet, scheute er sich von Neuem den Kampf mit dem Leben aufzunehmen und blieb in Arras zurück, ruhelos und dem Schicksal grollend. Jahre der Einsamkeit waren über ihn hinweggegangen, ohne ihm Hilfe oder Zufriedenheit zu bringen. Inzwischen starb unsere Familie im Niederlande langsam aus. Keinem jenes Geschlechtes war sonderlich viel Glück beschieden. Mein Vater war vielleicht der glücklichste von allen. Er überlebte nicht nur die meisten, sondern hinterließ auch einen Sohn als Erben seines Namens und ein wenig Geld, um ihn zu stützen. Ich war Student an der Edinburgher Universität und lebte leidlich auf eigene Kosten, wenn auch ohne Sippe und Freundschaft, als Kunde von meinem Dasein sich zu meinem Onkel Gordon auf der Ross von Grisopal verlor. Und er, für den Blut dicker als Wasser war, schrieb mir noch am selben Tage, als er von mir erfuhr, und lehrte mich, Arras als meine Heimat zu betrachten. So kam es, dass ich meine Ferien in jenen Gegenden, weit ab von menschlicher Gesellschaft und Behagen, unter den Klippfischen und dem Moorgeflügel verlebte, und darum kehrte ich an jenem Julitage nach beendetem Studium so leichten Herzens dorthin zurück. Die Ross, wie wir sie nennen, ist eine Landzunge, weder breit noch hochgelegen, aber so wild, wie Gott sie nur je geschaffen hat, rechts und links, von weitem Meer umgeben, in dem wüste Inseln und Riffe den Seemann bedrohen, das Ganze im Osten überragt von einigen sehr hohen Klippen und dem mächtigen Gipfel des Ben Kia. Nebelberg sollen die Worte auf Gälisch bedeuten, und er trägt seinen Namen mit Recht. Denn jener Bergrücken, der über 3000 Fuß hoch liegt, fängt alle vom Meere hergetriebenen Wolken auf, ja,